So, wir haben jetzt alle 12 Eigenschaften gelernt und ich vermute, dass sie alle wichtig sind bei Rennen über den Körper mit den Eigenschaften. Und ich hoffe da auch, dass allmählich mit den Theorien, die Sie bekommen und mit der Praxis allmählich dann klar wird, was da gemacht wird und dass Sie es, was Sie machen, man kann nur gut machen, wie ich immer wiederhole und betone, was man macht, indem man das richtig versteht und indem man Enthusiasmus hat für das, was man macht. Wenn man keinen Enthusiasmus hat, wird man nie imstande sein, gut machen können. Deswegen möchte ich, dass Sie, was Sie machen, jetzt alles mit Intelligenz und zusammenfassen können. Wir haben besonders betont, dass diese Dhatu Meditation ist sehr wichtig, indem es zu tieferem Verständnis von Ichlosigkeit führt. Wie Visuddhimagga erklärt, dass die Tatsache, dass alle Phänomene, die wir in der Welt wahrnehmen, wir wahrnehmen sie nicht als vergänglich in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Indem wir sind, diese Tatsache von Vergänglichkeit ist durch Santati, durch Kontinuität verhüllt. Indem diese Kontinuität da ist, dann es so erscheint, dass wir morgen und jetzt oder nach der Meditation, vor der Meditation oder jetzt, indem Sie Vortrag hören, nach dem Vortrag, dass wir sind dieselben. Aber in der Tat, das ist genau unrichtige Betrachtung. Und unrichtige Betrachtung ist dann das Wesen von Nichtwissen. Die unrichtige Betrachtung, das Stillen ist das Wesen von Nichtwissen. Und die richtige Betrachten ist das Wesen von Wissen. Dann Visuddhimagga sagt, dass die Tatsache, dass das, was vergänglich ist, Dukkha ist, wird wie verhüllt durch die Körper, durch die Änderung von Iriapatha, von Körperlage. Deswegen, wir haben schon gesagt, dass diese Betrachtung von vier Elementen, kürzester Weg, wie es in Satipatthana Sutta erklärt wird, ist durch Betrachtung von den vier Körperlagen, in denen sich immer die Elemente ändern. Jetzt die Tatsache, dass Vergänglichkeit Dukkha ist, wird verhüllt dadurch, dass wir immer Körperlage ändern. Versuchen Sie, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden ohne Körperlage zu ändern, zu sitzen. Und dann wird überhaupt kein Zweifel darüber, dass was vergänglich ist, ist Dukkha. Indem wir immer Körperlage ändern, wir sehen das nicht klar. Als ich in Burma war, mein Lehrer hat mich gebracht zu einer Stadt in der Nähe, Mudon, zu einem Sayadaw, der nur lehrte, das Sitzen, nichts anderes. Nur wenn du das eine Stunde aushalten kannst, dann eineinhalb Stunden, zwei Stunden, wenn zwei Stunden, dann versuche zweieinhalb Stunden, wenn zweieinhalb Stunden, versuche drei Stunden, wenn drei Stunden, versuche vier Stunden. Und viele Leute kamen zu ihm mit verschiedenen Beschwerden, alles Mögliche, psychische Beschwerde und physische Beschwerde, sogar Krebs, Depressionen, alles Mögliche. Indem sie so zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden das durchgehalten haben, diese Dukkha, und dann plötzlich geheilt. Ich weiß selbst nicht wie, aber das ist die Tatsache. Sogar von Krebs, sie haben mir erzählt, viele Leute kamen zu ihm, saßen da in unheimlichen Qual und geheilt. Weil geheilt, weil jetzt kommen wir zur dritten Sache, diese größte Heiler in der Welt, der unvergleichbare Heiler in der Welt, ist nichts anderes als Einsicht in Ichlosigkeit. Diese Einsicht löst alle Sorgen, alle Beschwerden, mentale, körperliche, die auch eng miteinander meistens verbunden sind. Das ist der wirkliche Wunderheiler, diese Einsicht in Ichlosigkeit. Dieser Wunderheiler ist einfach spitze. Mit ihm kann man nichts vergleichen. Also er ist Nummer eins Heiler. Wenn Sie den anderen wirklich helfen möchten, sollen Sie mit diesem Superheiler Nummer 1 vertraut sein. Und wie versteht man diese Tatsache von Ichlosigkeit? Es gibt keinen anderen Weg, sondern nur das Verständnis von Dhatus, was Sie jetzt machen, von den Elementen. Wenn man die Dhatus versteht, dann erscheint diese spitze Heiler und er bleibt dann. Warum bleibt er? Weil, wie Visuddhimagga sagt, die Tatsache, dass die Ichlosigkeit immer da ist mit uns, ob wir uns es wünschen oder nicht, egal. Die Tatsache, dass die Ichlosigkeit immer da ist, ist verhüllt durch die Ghanas, durch die vier, wir haben schon darüber gesprochen. In der Tradition, in der ich ein bisschen ausgebildet bin, diese Ghanas, wird immer, immer betont. Die vier Ghanas, die vier Verdichtungen, sagt man. Oder, ich glaube, der Jnana Tiloka übersetzt das als Verdichtungen. Also vier Verdichtungen, Santati Ghana, Samuha Ghana, Kicca Ghana und Aramana Ghana. Indem sie jetzt mit den Dhatus arbeiten und tiefer, tiefer in die Meditation in Dhatus, jetzt sind sie beim ersten Schritt, aber wenn sie tiefer in diese Meditation gehen und bei den Dhatus bleiben, Dhatus von Körperlichkeit, auch Dhatus von Geist, dann gibt es einfach keinen Platz für Ich-Einsicht. Das wird einfach rein gewaschen, so wie meine Kleider jetzt in der Waschmaschine wunderbare frisches Geschmack. Diese Dhatu-Meditation dann bringt dieses frisches Geschmack von Ichlosigkeit, das durchdringt den ganzen Körper. Und dann die Ghanas werden aufgelöst. Also Santati Ghana, wir haben schon erwähnt, was ist Santati Ghana? Die Illusion von Kontinuität. Verdichtung über Kontinuität. Morgen, übermorgen, nach einer Stunde, nach zwei Stunden, das ist dasselbe Ich. Aber das ist nur unsere eigene Vorstellung. Weil in die Dhatus, die Elemente, von denen dieses Ich zusammengesetzt ist, die Elemente von Körperlichkeit und Elemente von Geist, die bleiben nicht dieselben. Also die Erfahrung von Körperlichkeit und von Geist erscheint als etwas Festes, indem wir nicht die Dhatus betrachten, die Elemente betrachten, aber wir betrachten etwas, was sozusagen unsere eigene Vorstellung ist. Was wahr ist in dieser Kontinuität, die Elemente, die sind immer in ewigen Wandel. Und jetzt sind sie dabei zu sehen, dass es wirklich so ist, indem sie sehen, die Elemente sind immer in Wandel, immer in Wandel, immer in Wandel. Indem sie sich jetzt auf ein Element konzentrieren, eine Eigenschaft konzentrieren, sie trennen diese Eigenschaft von anderen Eigenschaften, aber diese Eigenschaft lässt sich nicht trennen. Das ist nur der Geist, das trennt diese Eigenschaft, diese von diesem Element, von den anderen Eigenschaften. Die alle kommen zusammen. Deswegen, sie erfahren selbst auf tiefe Weise, wenn sie noch tiefer in diese Meditation kommen, dass nur der konzentrierte Geist sieht die Sachen, wie sie wirklich sind. Konzentration, dann bringt die Sachen in Beruhigung, in dieser Beruhigung, dann kann man mit Entfernung, mit Distanz diese Prozesse durchblicken. Wenn man nicht diese Entfernung hat, das durch Konzentration ermöglicht ist, dann ist man immer in Teufelskreis, ohne Ausweg. Dann, wenn man die Elemente, die Inhalt von Wahrnehmung sind und die immer im ewigen Wandel sind, sieht, obwohl sie eigene Eigenschaften haben, sie sind in ewigen Handel. Ewigen nicht Handel, sondern Wandel. Handel ist auch Wandel. Und wenn wir dann Konzentration haben, die Voraussetzungen für Jnana Dasana, für Betrachtung der Dinge mit Wissen, mit Weisheit, dann sehen wir, dass diese Elemente erscheinen, immer, egal ob es Körperlichkeit ist oder Geist ist, in Samuha, in Klumpen oder in Klumpen, in Klumpen von Dhatus. Was wirklich ist, ist nur diese Klumpen und diese Klumpen, Konsistenz von diesen Klumpen ist auch immer in ewigen Wandel. Sogar in den Geistprozessen, denen wir diese Klumpen empfangen, sind schon diese Klumpen in Wandel. Und wenn man dann mit Konzentration diese Klumpen unterscheidet, dann sieht man, dass jeder Bestandteil von den Klumpen hat andere Funktion, andere Manifestation. Erde anderes, Wasser anderes, jetzt erleben sie das, die Feuer anderes, obwohl sie zusammen sind. Jeder hat andere Funktion, andere Manifestation. Und mit den mentalen Elementen genauso. Indem sie klar sehen, die körperlichen Elemente, werden sie auch klar sehen, die mentalen, die Klumpen von mentalen Elementen mit alle mit verschiedenen Eigenschaften. Als Konzentration, wenn Konzentration bei der Elemente-Meditation aufkommt, hat dann jeder Meditierer ein Nimitta, ein Licht? Also steigt bei jedem dann ein Licht auf oder ist das nur bei manchen Meditierern der Fall? Es muss da sein, wenn Konzentration vorhanden ist. Nur dann wird diese Erscheinung von Eigenschaften, die man untersucht im Körper, zusammen mit Lichterscheinung kommen. Diese Lichterscheinung gehört, das sind nicht anderes, was ich gesagt habe, als die Sensitivitäten vom Körper. Wenn der Geist sensitiv ist, wenn der Geist verfeind ist, dann Körper ist auch verfeind. Und indem man Körper betrachtet, dann verfeind, wird man diese verfeinte verfeinerte Bestandteile von Körper sehen können, die normalerweise nicht sichtbar sind. Das ist bedingte Entstehung. Wenn der grobe Geist sieht grobe Objekte, der feinere Geist sieht feinere Objekte. Ja? Also du sagst, jedes Element hat eine Funktion. Ne? Gibt es trotzdem eine übergeordnete Funktion, wo die sich unterordnen, die einzelnen Elemente? Oder? Rupa. Also Rupa selber. Rupa. Wie Mahapunama Sutta, Majjhima Nikaya, sagt, die Erfahrung von Rupa ist durch Erfahrung von den Elementen, vier Elementen bedingt. Die Erfahrung von Rupa kann nur entstehen, wenn die Erfahrung von den vier Elementen da ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man diese vier Elemente Meditation macht. Ist das klar? Mahabhutanam paticca upajati rupa. Bedingt von den vier Elementen entsteht die Sehen von Rupa. Rupa, wie wir gesagt haben, heißt nichts anderes als Brechen. Brechen in jedem Augenblick von Wahrnehmung. Brechen durch was? Das ist gar nicht so wissenschaftlich, das ist innere Wissenschaft. Brechen von Hunger, von Durst, von Hitze, von Kälte, von Druck, in dem sie sitzen. Das ist nicht so, wie Reinhard sehen möchte, Flasche, Eis in der Flasche. Das sind nicht wissenschaftliche Experimente, innere Wissenschaft. Dann sieht man sehr klar, dass es so ist. Und im Körper sind die Elemente gewissermaßen immer ausgeglichen. Deswegen diese extreme die Situationen gehören zur Wissenschaft, aber nicht so viel zu Körper, was mit Körperbetrachtung unmittelbar wir erfahren, wie diese Rupa sich manifestiert durch Hunger. Wenn es 12 Uhr ist, dann Rupa meldet sich. wenn wir nicht trinken eine Weile, dann Rupa meldet sich. Wenn wir wenig Kleider haben und draußen spazieren gehen, jetzt wenn es kälter wird, Rupa meldet sich. Die wird sich schon melden. Und was bricht? Was bricht? Was bricht dann in dem Moment? Was bricht? Das Ganze bricht, was man erfährt als Körperlichkeit. Das sind die Elemente, die brechen immer. Die Erfahrung von Rupa, wie wir jetzt haben, wir darüber gesprochen, ist nur möglich durch die Erfahrung von den Elementen. Die Erfahrung von Rupa ist bedingt von Erfahrung von den Elementen. Indem wir nicht in Erfahrung von Elementen leben, dann machen wir uns Illusionen über Rupa. Das ist mein Rupa, das ist dein Rupa, das ist sehr schöne Rupa, die mag ich, das ist sehr, diese Rupa, wie unangenehm, dann ärgere ich mich. Wenn man bei den Elementen bleibt, dann eben wird man nicht von angenehmen und unangenehmen Rupas verwirrt. Was angenehme Rupa führt zu angenehmes Gefühl zu greifen. Unangenehme Rupa, unangenehmes Gefühl. Das ist Samsara. Das, was hält diese Welt zusammen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bricht es alles. Und was? Dann kommen die Sachen zur Ruhe. Die Beruhigung von den Gestalten. Aber wir reden zu viel, wir sollen mehr meditieren. Dann morgen reden wir noch weiter. Ich hoffe, dass ich Sie langsam überzeugt habe, dass die Meditation von Elementen wichtig ist und dass Sie das im richtigen Zusammenhang sehen mit der ganzen buddhistischen Lehre von bedingten Entstehung und von Ichlosigkeit, was Sie auch im Rahmen von den Suttas lernen. Diese vier Ganas hast du jetzt alle genannt? Was ist das? Diese vier Ganas. Ja, ich habe alle genannt. Santati Ghana, Samuha Ghana. Santati Ghana, Kontinuität. Ich habe alle erklärt. Klumpfen. Dann die Funktionen. Und dann am letzten Mal, wenn die drei klar sind, dann diese Aramanaghana, Objektverdichtung, ich, du, Frau, Mann und so weiter, entsteht nicht mehr. Dann der Geist und Körper kommt zur Ruhe. Die deutschen Worte für diese Verdichtung. Bestimmt der gute Jnana-Tiloka hat besonders gute deutsche Wörter gefunden. Kann man ihn Visuddhimagga schlagen. Der ist, macht immer sehr gute Übersetzung. Santati, ich glaube, er hat übersetzt mit Kontinuität. Samuha mit ich weiß nicht. Ich habe Funktion bestimmt und Aramana ist Objekt.